Schönen Abend euch allen. Es läuft, es ist der 8. Februar 2016. Ich begrüße euch alle sehr zur heutigen Bundesvorstandssprechstunde. Ich begrüße die Zuhörer, ich begrüße die anwesenden Buffen. Ich habe jetzt gerade nicht mehr letztgültig durchgezählt, wer alles da ist, aber einige sind bestimmt da. Und dementsprechend frage ich mal direkt die Astrid, weil ich die schon gehört habe, was letzte Woche so los war. Nichts weiter, ich bin nach wie vor krank und widme mich meiner Genesung in der Hauptsache. Ja, mehr ist nicht. Alles klar, jetzt ich sehe noch Hermi und Carsten. Hermi, was gibt's von deiner Seite? Themenwoche BGE, yay, Werbeblock im Pad, bitte mitmachen. Ja, das war jetzt kurz und knackig. Alles klar. Carsten? Hier ist er. Guten Abend. Was gibt's Neues? Och, was gibt's Neues? Wir hatten technische Probleme. Das hat im Ticketwesen ein bisschen zu einem Hickhack geführt. Ärgerlicherweise ließ sich aber nicht verhindern. Ansonsten war ich am letzten Wochenende bei der Landesmitgliederversammlung Niedersachsen in Osnabrück und heute Abend wieder hier. Alles klar. So, schlicht und einfach. Ist jetzt mittlerweile noch jemand anders vom Tisch, oder? Sekor, gerade rechtzeitig. Schönen Abend dir. Hallo zusammen. Erzähl mal von deiner letzten Woche noch. Bist du nur bei mir so schlecht zu hören oder ist das generell? Kannst du nochmal was sagen, bitte? Ich habe gesagt, du bekommst gerade rechtzeitig für die Frage, was letzte Woche so los war. Ah, okay. Ja, letzte Woche war nicht sonderlich viel los. Ich hatte eine Schulung, hatte eine Menge um die Ohren, aber ich hatte eine Möglichkeit, unser Bild bei der heiße Show vielleicht ein Stück gerade zu rücken. Für die, die Show, die Veranstaltung nicht kennen, das ist so ein Podcast-Format oder Videocast-Format vom heiße Verlag, also von der CT und von heiße. Und die hatten in der ersten Sendung überhaupt den Tenor lauten lassen, die Piraten seien tot und das hat uns nicht so sonderlich gut gefallen. Deswegen habe ich ihnen angeboten, in der zweiten Sendung Rede und Antwort zu stehen, um den Eindruck da gerade zu rücken. Und ich glaube, das ist mir so einigermaßen gelungen. Ansonsten war es relativ ruhig, wie gesagt, Schulung und sonst noch ein bisschen was zu tun. Vorbereitung BPC läuft, wir werden die Umfrage machen, also alles im grünen Bereich. Ja, danke dafür. So, Moment, wer hat eine Wortmeldung? Planet Fox. Michael, kannst du kurz bei dir das Push-to-Talk ausmachen oder dich stillen? Weil ich sehe dich also sprechen. Und dann jetzt Planet Fox, bitteschön. Also ich fand, ich habe es mir dann auch angeschaut, von Donnerstag, das von dir, Stefan, im Heise, hat mir auch ganz gut gefallen. War auch eine Möglichkeit, was gerade zu stellen, hast du richtig. Das so gesagt. Das Einzige ist, mich hätte interessiert, wie du dort aus der Diskussion rausgegangen wärst, wenn der weiter mit dem BGE da durchgezogen wärst. Und es hat mich auch total gewundert, aber man hört dieses BGE in Richtung Piraten ja immer wieder irgendwie. Denkt schon, irgendwie interessiert die Leute doch nicht. Und dann ist es doch, dass dann irgendwie plötzlich, ja, die Piraten, jemand da die Idee mit dem BGE gehabt. Und da würde ich mich mal interessieren, wenn der jetzt auf das Thema eingegangen wärst, wie du dort rausgekommen wärst. Weil ich würde jetzt sagen, dass das für dich ein Thema gewesen wäre, das schwierig ist. Und ich sehe aber das BGE-Thema mittlerweile auch auf deiner Liste mit Datenschutz, Bürgerbeteiligung und so weiter als Punkt, weil es eigentlich noch am ehesten anfassbar ist für einen Bürger im Vergleich zu Datenschutz. Also hätte ich noch mehr Zeit gehabt in dieser Diskussion, dann hätte ich die eher dafür genutzt, um noch ein bisschen deutlicher herauszustellen, welche Erfolge wir Piraten gefeiert haben, wo wir überall vertreten sind, was wir alles so gemacht haben, statt auf ein bestimmtes Thema einzugehen. Das größere Problem in der Veranstaltung war tatsächlich, dass wir nur 15 Minuten hatten und demzufolge das alles schon sehr eng und zeitlich begrenzt war. Also wie gesagt, hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich nicht auf ein spezifisches Thema versucht zu kommen, sondern auf die Erfolge und auf den Status der Piraten. Und der hätte sich schon deutlich besser darstellen lassen mit mehr Zeit. Ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg und kämpfen uns wieder zurück in die Öffentlichkeit, finde ich. Oder es kommen Fragen, wo sind wir eigentlich, was machen wir eigentlich? Es kommt irgendwie von selber und irgendwann kommt das richtig dolle wieder. Ich glaube, wir arbeiten ziemlich gut in den letzten 2 Jahren an einer wohlwollenden Zukunft. Unbedingt. So, gibt es weitere Fragen/Wortmeldungen? Geoffrey, kannst du mal was gegen das Gebrumme bei dir tun? Das tut irgendwie mit der Zeit echt weh im Ohr. Ist es so besser? Nein. Kein Stück. Nicht jetzt. Mach das mal in Ruhe. Gut. Merke ich mir. Alles klar. So viel dazu. Dann jetzt komplett mal hier. Fragen und so. Vielleicht liegt das Problem daran, dass hier der Mikyosi die ganze Zeit sendet. Haben wir jemanden mit Adminrechte da? Kann jemand Mikyosi? Nee, ich passe schon. Ich gehe raus und komme wieder rein. Ah, okay. Irgendwie ein bisschen ratlos hier, alle in dem Raum. Keiner Fragen. Ja, ich warte gerade auch. Ansonsten meine übliche Frage, ob der Bundesvorstand Fragen hat an die Basis. Ja, kennt jemand den Marantech Digital Hans-Sender und weiß, wie man den klonen kann? Okay, ich ziehe die Frage zurück. Ich hätte eine Frage. Ja, bitte gerne. Meine Frage bezieht sich auf einen Tweet, den ich Secor und ein paar Bufos geschickt habe zur Projektgruppe TTIP der Piraten. Ich habe festgestellt, dass ihr der Projektgruppe nicht folgt und damit natürlich auch nicht mitbekommt, was sie so politisch nach außen trägt, um es weiter zu verteilen. Meiner Bitte, dieser Projektgruppe zu folgen, ist jetzt der Christos dankenswerterweise gefolgt und ich glaube der Carsten. Ich würde doch darum bitten, dass vielleicht der restliche Bufo das auch tut und dann vielleicht in Zukunft die Tweets, wenn es genehm ist, auch weiter verbreiten, weil ich meine, wenn wir schon so wenig Piraten sind, dann müssen wir wirklich zusammenarbeiten und sozusagen die politische Reichweite auch des Bufos nutzen, weil vom Bufo höre ich eigentlich so politisch relativ wenig. Wie war noch der Twitter-Nick? PG-TTIP. Bitte in den Chat reinstellen. Im Zweifelsfall ist es halt auch immer unpraktisch, solche Sachen mal eben auf Twitter auf Zuruf irgendwie zu machen, weil viele Menschen es halt wirklich durchaus mal irgendwie verloren gehen, weil man die nicht permanent alle liest. Wie wäre es denn, wenn ihr euch da mal mit dem Social-Media-Team absprecht oder abstimmt, dass auch irgendwie von mir aus der offizielle Account da irgendwie Dinge verbreiten kann oder uns das einfach nochmal irgendwie auf einem offiziellen Kanal mitteilt, was ihr gerne möchtet. Also das hat in den Anfängen auch sehr gut funktioniert, ist dann aber mit dem neuen Bufo total eingeschlafen und deshalb habe ich gedacht, das wäre vielleicht jetzt eine Idee, das mal wieder anzuschubsen, weil, ja, wie gesagt, wir machen Politik und versuchen gegen TTIP aktiv zu sein und ja, aber vom Bufo kommt halt keinerlei Feedback oder Resonanz. Ja, in welcher Form würdest du dir denn Feedback und Resonanz wünschen? Wie ich sage, auf Zuruf mal eben in der Twitter-Menschen irgendwie sagen, ey, folgt uns mal zum Retweeten. Dass solche Sachen gehen halt durchaus mal unter. Ja, deshalb erwähne ich es ja jetzt. Und mein Wunsch wäre, dass ihr einfach Dinge, die darüber verbreitet werden, auch verbreitet. Also retweetet oder liked oder wie ihr auch immer damit umgehen wollt, damit es halt eine größere Reichweite findet. Das ist ja ein sehr wichtiges Thema. Aber wenn du Reichweite suchst, dann reichen dir die Bufo-Accounts nicht wirklich besonders weit. Dann ist es viel praktischer, den Piratenpartei-Account mit in Anspruch zu nehmen, und den kriegst du über die über das Social Media Team oder über die Öffentlichkeitsarbeit. Also ich habe verstanden, du hast irgendwann wohl eine Menschen geschickt an mehrere Bufo-Mitglieder. Ich habe die nicht gelesen, tut mir leid, aber wie gesagt, für wirkliche Reichweite ist der Piratenpartei-Account der definitiv richtige. Wenn du da Hilfe brauchst, würde ich vorschlagen, schick einfach Olaf eine Nachricht oder eine kurze Mail. Die können das dann. Ja, aber es würde ja nicht schaden, wenn ihr das tätet. Also es schadet euch ja nichts, außer einem Knopfdruck, und vielleicht hilft es ja. Und ich finde... Das Problem, dass ich Twitter nicht so benutze, dass ich meine Timeline nachlese. Das heißt, ich gewinne nichts dadurch, dass ich einem weiteren Account folge. Falls der aber irgendwann mal auffällt, dann werde ich das tun. Aber ja, ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich muss mich dafür rechtfertigen, einem Account nicht zu folgen. Und wenn ich ehrlich bin, das geht nicht. Es ist eine Projektgruppe. Es geht nicht um einen einzelnen Account oder so, ne? Okay, ich habe es verstanden. Also, okay, ich kann dem Account gerne folgen, aber wie Seko schon sagte, ich werde jetzt bestimmt nicht meine Timeline irgendwie auf bestimmte Accounts permanent kontrollieren, ob sie irgendwas geschrieben haben, was ich retweeten muss. Grundsätzlich, wie gesagt, ja, ich folge dem Account natürlich gerne, und wenn es mir auffällt, werde ich gerne auch was retweeten. Dann sollte man aber auch nochmal bedenken, dass jetzt irgendwie ein Retweet auf Twitter nicht unbedingt die Art von Verbreitung eines Themas ist, die wir uns irgendwie auf die Fahne schreiben sollten als Partei. Das erreichen wir halt eine bestimmte Filterblase und einen kleinen Teil. Ich habe schon mehrfach immer wieder angeboten, sowohl in der Sprechstunde als auch in der Bufo-Sitzung, dass, wenn irgendwie ein interessantes Thema anliegt, dass ich gerne irgendwie eine Aktionsmail an die Mitglieder rummache. Also wenn ihr irgendwas ankündigen wollt oder wenn ihr irgendwie Leute zu irgendwas mobilisieren wollt oder eine coole Veranstaltung habt, dann rufe ich da sehr, sehr, sehr gerne dafür auf. Ansonsten, die Flaschenpost ist sicher immer dankbar für einen Artikel oder auch einen Beitrag auf der Bundeswebseite, wird sehr gern genommen. Ich glaube, das ist mehr so die Art von Verbreitung, die tatsächlich auch mehr Sinn macht, als mal eben was auf Twitter zu retweeten. Aber wir können das Medium natürlich nutzen, selbstverständlich. Ja, Fox, bitte. Wie sieht denn der Bundesvorstand so dieses negative Bloggen aus der linken Ecke über die ehemaligen Piraten von dem her? Sehen die da irgendwie, haben die Déjà-vus oder so von dem her, oder möchten die sich nicht dazu äußern? Nein, mehr als ein "ich habe geschmunzelt" möchte ich dazu nicht sagen. Ich habe auch eine Frage. Bitte gerne. Gut, danke. Mir war es ein Anliegen, bevor ich den Piraten beigetreten bin, der Privatwirtschaft auf den Zahn zu fühlen. Ich habe das ein bisschen vernachlässigt. Ich habe ein bisschen Vorrecherche gemacht, bin bezüglich des Themas Privatwirtschaft überwacht, Gehwege, also was Gehwege sind, ja, öffentliche Güter. Ich bin damit zum Datenschutzbeauftragten meiner Stadt gegangen. Jetzt hat man mir gesagt, so in den letzten Wochen, dass ich das dann mit dem Thema zum Landesdatenschutzbeauftragten muss. Kurzer Abriss, also es geht um die Gehwegüberwachung von Videoinstallationen, die an den Häusern dran sind, die zu 100% den Gehweg überwachen, und ich habe negatives Feedback bekommen von meiner Datenschutzbeauftragten aus meiner Stadt. Ich habe damals Seko auch mal ganz kurz drüber gesprochen, als er mal in Dessau gewesen ist. Ich habe mich da auch dahingehend nicht weiter aktiviert. Ich finde, sowas kann man mal als Kampagne, als bundesweite Kampagne irgendwie auf den Plan rufen, dass wir irgendwie mal alle Landesvorstände irgendwie dahingehend aktivieren, was damit nun ist, weil ich nämlich das Gefühl habe, dass die Städte, die sowieso völlig legal Video überwachen, gar nicht so in den Vordergrund kommen, sondern eher die Privatwirtschaft viel mehr engagiert ist, ihre Gebäude zu überwachen. Und das meistens nach meiner, also nicht nur nach meiner subjektiven Meinung, dass das illegal ist. Also du findest halt die Videokameras an den Gebäuden ohne irgendwelche Deklaration, dass Video überwacht wird, und das ist eben datenschutzrechtlich illegal. Das wäre schön, wenn wir da mal so eine richtig fette Kampagne machen und irgendwie die ganzen Landesdatenschutzbeauftragten nicht nerven, aber darauf hinweisen, dass wir irgendwie mal in unseren Städten die ganzen Kameras irgendwie recherchieren und dass wir den Datenschutzbeauftragten irgendwie auf den Zahn fühlen, dass da irgendwas passiert. Weil mich nervt das. Wenn ich irgendwie an jedem vierten Haus einer größeren Infrastruktur einfach mal überwacht werde. Wow, das war's. Also ich kann mich an das Gespräch, das wir geführt haben, erinnern. Und was mir im Nachgang nicht mehr klar war, ist, weißt du nur, wo diese Kameras tatsächlich in den öffentlichen Raum eine Überwachung des öffentlichen Raums vornehmen, oder hast du davon eine Karte oder wolltest du eine Karte machen? Daran kann ich mich nicht mehr genau erinnern, weil die Idee, solche Karten aufzubauen und zu sagen, hier werden sie überwacht, wäre durchaus mal interessant. Und das also ich würde das ungern mit Google Maps machen. Wenn, dann würde ich irgendwie The Cut mal initiieren über OpenStreetMap. Ich habe das in anderer Form habe ich das schon mal probiert, da irgendwie Eingriff zu nehmen. Ich habe versucht, über OpenStreetMap zum Beispiel einzufügen, zum Beispiel unsere Landesgeschäftsstelle in Magdeburg, habe ich versucht irgendwie darzustellen. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Da bin ich vielleicht ein Loop, vielleicht eine Karte zu initiieren. Ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, das mal zu machen. Dann bräuchten wir aber auf jeden Fall Fotos, alle möglichen Daten zu diesen Karten, zu diesen Videos, Videokameras und warte mal, brauchen wir die Karte? Vielleicht reicht es auch einfach, dass wir irgendwie ein Inhaltsverzeichnis haben, so eine Art Wiki-Stadt, und dann eben gelistet einfach. Oder eine Karte wäre schon besser, Entschuldigung. Eine Karte ist halt anschaulicher. Dann kann man auch sehen, dass quasi der eigene Heimweg beispielsweise eben genau in so einem Überwachungsbereich liegt. Weiß jemand der Anwesenden, ob es ein vergleichbares Projekt bei den Piraten schon mal gab, ob wir das schon mal gemacht haben? Kann man mich hören? Ja. Okay, es gab ein vergleichbares Projekt. Wir haben das in Rosenheim durchgeführt. Rosenheim deswegen, weil wir auch unseren Landesdatenschutzbeauftragten, also ich spreche hier von Bayern, dort hatten oder haben noch. Wir haben das so aufgezogen, oder er hat es auch insbesondere so aufgezogen, dass er zunächst einmal die Innenstadt abgelaufen ist, Fotos angefertigt hat von den auf öffentlichen Raum gerichteten Kameras, dann die betreffenden, es sind eigentlich Gewerbetreibende, gefragt hat, warum sie ihre Kameras so ausrichten. Da gibt es auch dokumentierte Szenen, dass zum Beispiel auch die Polizei anrücken musste. Das wiederum hat dazu geführt, dass er sich mit dem Landesdatenschutzbeauftragten, also von der Staatsregierung auch, auseinandergesetzt hat. Das Ergebnis war, dass wir ein Statement bekommen haben und wissen, was jetzt erlaubt ist und was nicht. Wir haben daraufhin eine Unterschriftenaktion gestartet, an der unter anderem auch Stadträte teilgenommen haben. Also wir haben da schnell so um die 100 Unterschriften gesammelt gegen diese Videoüberwachung des öffentlichen Raums, speziell also der Rosenheimer Innenstadt. Das wiederum wollten wir dann auch der Oberbürgermeisterin übergeben, was uns dann in die Quere gekommen ist, waren einmal die beruflichen Anforderungen, denen unser Datenschutzbeauftragter derzeit ausgesetzt ist, und Bedenken derart, dass wir gesagt haben, okay, Also wir haben jetzt was in der Hand. Wir können auch sagen, dass zum Beispiel eine Kamera einer Apotheke direkt streamt sogar ins Internet und bevorratet diese Videodaten. Aber wollten wir vielleicht vorher, bevor wir das an die große Glocke hängen, nochmal die Gewerbetreibenden selbst zu Wort kommen lassen, oder wollten wir einfach die Kampagne jetzt weiter treiben? Also diese beiden Komponenten, einmal diese Torschusspanik, will ich es mal einfach nennen, auf der einen Seite, und dann die berufliche Beanspruchung unseres Datenschutzbeauftragten hat dazu geführt, dass dieses Projekt jetzt leider seit einem halben Jahr auf Eis liegt. Aber wir faktisch gesammelt haben, wo sind Kameras auf den öffentlichen Raum ausgerichtet? Wie sieht die Datenschutzlage bezogen auf Bayern aus? Was ist machbar? Was ist nicht machbar? Was hat zum Beispiel die Europäische Union dazu zu sagen? Nur das Ganze ist als Kampagne nicht weitergeführt worden. Der Utzer, der postet hier supergeile Links, bitte folgt den mal. Kamerakarte-nord.de, akaüberwachung.org, folgt den Links und guckt euch das mal an. Also da sind schon Karten bereitgestellt, die man wahrscheinlich auch noch vervollständigen kann. Ich werde das auf jeden Fall mit nutzen und meine Karten eintragen aus meiner Stadt. Jo. Piratenüberwachung, ne? Tolles Thema. Sollten wir auch mal machen. Ja, aber wir hatten doch sowas schon. Und zwar bei unserem Wahlkampf haben doch die Piraten vor 8 Millionen Handys im Prinzip die Plakatstandorte faktisch markiert und dann in eine öffentliche Karte eingetragen, die über jeden Browser abgerufen werden konnte. Und dieses Kartenmaterial oder dieses Tool könnten wir doch benutzen, um Kameras x-beliebig, jeder, der eine findet, macht also einen Standort-Klick und schon ist es in diese Karte eingetragen. Warum nutzen wir dieses Tool nicht, das wir bereits haben? Ich würde in den Raum stellen, dass dieses Kamerakarte Nord auf dieser Geschichte basiert, netter PC, nur halt nicht zugänglich für jeden. Ich bin echt kein Programmierer, aber vielleicht kann man ja die Piratenkarte, die Piratenplakatekarte irgendwie forken. Also so viel umschreiben muss man da, glaube ich, nicht. Ich glaube, man muss die nur umbenennen. Das ist, glaube ich, dann schon alles. Und vielleicht noch ein paar Funktionen hinzufügen. Ich wäre euch allerdings als Moderator recht dankbar, wenn ihr jetzt keine IT-Details in der laufenden UFO-Sprechstunde erläutern würdet. Ich würde euch vorschlagen und euch darum bitten, wenn es Leute gibt, die dazu Kompetenzen und also es einerseits können, es andererseits zeitlich können, würde ich euch bitten, euch bei Drifter zu melden und dann vielleicht das auch direkt dann unter euch zu klären, damit die Detailbesprechungen, also ich finde das Projekt gut, aber damit die Detailbesprechungen nicht die UFO-Sprechstunde nutzen. Vielleicht ein Nachtrag noch, wenn ich was dazu direkt beitragen kann oder wenn wir als UFO uns beitragen können, dass daraus ein Projekt wird, jederzeit gerne. Verschreckt, das wollte ich nicht. Na, ich könnte ja vielleicht noch was zu sagen, wenn du erlaubst, mein Lieber. Solange ihr jetzt nicht in die IT, die Forken geht, gerne. Nee, ich gehe in die Kampagnendetails. Nee, auch nicht wirklich. Erstmal, ich bin hier unter dem anderen Nick drin. Mein Name ist der Bastian. Ich bin irgendwie für Datenschutz zuständig. Klar, erstmal grundsätzlich die Beobachtung des öffentlichen Raums, insbesondere durch nicht öffentliche Unternehmen, ist grundsätzlich erstmal verboten. Da muss es ganz, ganz, ganz, ganz viele Ausnahmen beantragt werden, damit das überhaupt zulässig ist. Also müssen wir nicht Rechtsstudien betreiben, steht einfach im Gesetz. Diese Kampagnen gibt es schon sehr lange, 2009, denke ich. Sie haben alle eins gemeinsam. Sie wurden euphorisch begangen oder angefangen, sind alle eingeschlafen, ausschließlich durch mangelnde Manpower. Das ist das aus meiner Sicht das größte Problem. Man muss nämlich da fleißig sein, nicht nur einmal irgendwo was erstellen, sondern es auch auf dem Laufenden halten. Wenn das geht, wunderbar. Ich biete dazu an, es gibt eine AG Datenschutz Kommt doch einfach mal in die nächste Sitzung und dann planen wir eine schöne Kampagne. Die Datenschutzbeauftragten von Bund und Land haben da auch so ein paar Ideen, wie man das umsetzen kann. Das würde ich so als Plattform für eine Kampagne ansehen. Da ist hier auch sogar ein ganz klein wenig Fachkompetenz vorhanden, auch von technischen Details. Dankeschön. Mobile BB, am besten gleich Twitter-Account hier rausgeben, E-Mail-Adressen und dann kriegst du hoffentlich ganz viel Post. Ach naja, das steht doch im Internet. Das ist wie Komfort, du musst Komfort, die Leute sollen ja zu dir kommen von dem her. Das ist genauso wie wenn du am Piraten-Infostand stehen würdest und nichts sagen würdest und wenn die Leute fragen, sagst du, steht alles bei uns im Wiki. Also ich finde die Idee generell mal gut, dass man das mit dem Datenschutzbeauftragten abspricht. Denn mir geht es jetzt weniger um Brandmarkung von irgendwelchen Leuten, sondern mir ging es jetzt eigentlich in erster Linie um eine Karte, die Kameras, also öffentliche Kameras darstellen. Also nicht irgendwie, dass man irgendjemand an die reinwirken wollen, sondern nur, damit man sieht, wo so eine Kamera ist. Aber ob das jetzt eine privatwirtschaftliche oder öffentliche ist, das ist meiner Meinung nach nicht relevant. Wieso? Es hat auch damit zu tun, dass wir transparent quasi den Leuten sagen, dass da eine Kamera ist. Das hat doch auch mit diesem, denkst, dann stehen da Kameras und dann sagen wir uns bei uns auf der Karte oder wo auch immer auf der Karte könnt ihr sehen, wo die überall stehen, damit ihr informiert und transparent bist, wo eine Kamera ist, kann man auch so verkaufen von dem her. Naja, deswegen die Einladung zur AG Datenschutz, kommt hin. Wir planen eine schicke Kampagne und wir haben auch die Plattform, wir haben einen Blog, da kann man alles Mögliche mitmachen. Ich denke, das ist der richtige Weg, sowas anzufangen und zu verteilen auf die verschiedenen Helferlein und Gliederungen, die da sich dran beteiligen möchten. Also alle zu Mobile BB, der kennt sich aus, der treibt das voran mit euch und er freut sich auf ganz viele Beteiligte in dieser AG. Eins darf ich noch anmerken. Das Ganze hat ja noch eine andere Dimension. Es geht ja nicht nur darum, dass der öffentliche Raum betrachtet wird oder überwacht wird, besser gesagt, sondern wenn Menschen zukünftig in ein Kaufhaus beispielsweise kommen, dann werden sie in einer Art und Weise gerankt, wie es in den USA bereits schon einige Unternehmen machen. Es werden Daten abgeglichen, die bereits vorhanden sind. Das kann bis zur Kreditkartenwürdigkeit gehen. Der gläserne Kunde ist nicht mehr weit entfernt. Wenn wir das Thema nicht aufgreifen, dann sind wir hinten an. Sehr schön. Jeffrey, du darfst wieder übernehmen. Meine Güte, was soll ich euch moderieren? Ihr benehmt euch ja ordentlich. Gibt es noch weitere Fragen? Nochmal die Frage an den UFO, mal von Spaßfragen des Vorsitzenden abgesehen. Gibt es Fragen von euch an die Basis? Nö, im Augenblick fällt mir gerade nichts ein. Mal Spaßfragen. Ich hätte noch eine Frage an Hermi, wenn es okay ist. Und zwar hatten wir letzten Mittwoch schon mal darüber geredet, in Bezug auf die Beitragskassierung, ob es möglich wäre, auf einen vierteljährlichen Einzug umzustellen. Hast du da nochmal drüber nachgedacht und überlegt, ob man sowas machen kann? Naja, also grundsätzlich ist das jetzt nicht das erste Mal, dass dieses Thema irgendwie aufkam und so eine Art Ratenzahlung wird ja auch irgendwie von vielen Gensex immer wieder mit Mitgliedern vereinbart. Natürlich kann man das generell machen. Wir haben halt im Moment, wie gesagt, ein Problem, das dann irgendwie abzubilden und das ist auch noch nicht so ganz klar, wie das dann halt mit der Stimmberechtigung läuft. Man müsste das also dann zum Beispiel an einen automatisierten Lastschrifteinzug knüpfen, dass man dann sagen kann, okay, wenn er das Mitglied per Lastschrift irgendwie seinen ersten Beitrag bezahlt hat, dann können wir davon ausgehen, dass die Lastschrift irgendwie nicht platzen oder aufgekündigt werden wird. Demzufolge gilt das Mitglied dann halt auch weiterhin als stimmberechtigt bei einem Parteitag oder whatever. Also grundsätzlich gibt es diese Überlegungen, aber wir haben halt irgendwie To-Do 2365 und arbeiten alles der Reihe nach irgendwie ab. Man muss halt nur irgendwie eine Lösung finden, auf die sich alle Landesverbände dann irgendwie einigen können. Wird aber sicherlich Thema beim Verwaltungstreffen im April sein. Ich habe zu diesem Thema auch eine Frage, wenn der Kollege abgeschlossen hat. Vielleicht wirst du ja neue Fragen auf die ich auch was sagen möchte. Kein Problem, aber wir können das Thema ja erstmal diskutieren. Okay, dann würde ich mal kurz erst den Ben Fox dran nehmen, dann zurückgehen mal runter Corsar und der Michael, also der McJosi, hat darum gebeten, wieder unmuted zu werden. Wer auch immer ihn gemutet hat, möge das mal bitte tun. Aber jetzt erstmal Plan Fox. Ich habe auch so eine lustige Mahnung bekommen, aber das hat sich mittlerweile erledigt. Aber mich würde jetzt was anderes interessieren. Von welchem Verband, Bundes- oder Landesverband, kriege ich denn meine Spendenbescheinigung für das letzte Jahr? Muss ich mich da jetzt irgendwann wenden an das Land? Und die sagen mir, wir sind schon dran, dauert noch. Oder ist das jetzt eine Bundessache mit den Spendenquittungen? Das kommt ganz drauf an welchen Landesverband bzw. an welche Gliederung du gespendet hast. Oh mein Gott, an alle, an drei verschiedene Gliederungen, wobei ein Landesverband, der macht das immer direkt, aber Bayern, da kriege ich dann immer die Abrechnung am Ende des Jahres. Bisher, also müsste ich von Bayern oder Bezirk oder was bekommen und vom Bund müsste ich auch was quasi bekommen. Ja, also dann im Zweifelsfall mal bei den Bayern nachfragen. Der Bund hat seine Spendenquittung noch nicht gemacht, die werden wir Ende Februar, Anfang März anfangen, weil. Ja, aus Gründen. Ja, ja, also gerade bei uns in Bayern, Planet Fox, läuft es vorbildlich ab. Das heißt, an die Gliederung, an die du gespendet hast, sollte das Oberbayern sein oder sollte das ein Kreisverband sein oder an den Landesverband, bekommst du genau von dem deine Spendenquittung, außer sie unterschreitet eine bestimmte Spendenhöhe, dann bekommst du natürlich keine, denn dafür genügt der Kontoauszug. Naja, also ich würde jetzt mal nicht sagen, das ist schon ein bisschen mehr, was das war. Das erwarte ich schon, die Spendenquittung. Von dem her, okay, dann denke ich mal, dass das noch ein bisschen dauert. Aber generell ist es schon wieder doof, wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt an verschiedene Landesverbände oder was weiß ich spenden würde, wie all Kampagnen oder sonst was ist, dann würde ich ja von jedem einen Brief bekommen und die müssten jedes Mal 70 Cent zahlen. Dahergehend wäre, sagen wir mal, das wäre jetzt so ein Wunsch an die Hermi, ob es auf Jahre von mir aus möglich ist, dass man irgendwann eine Sammelbestellung mehr oder weniger das Folgejahr bekommt, vom Bund von mir aus, wo dann einmal 70 Cent drin drauf sind, wo dann die kompletten Spenden drauf sind, weil dann haben wir einmal im Jahr 70 Cent pro Mitglied, je nachdem, und haben nicht irgendwie 4-5 Mal jeweils 70 Cent, weil das geht aufs Geld. Außer es gibt hier Luxus-Landesverbände. Naja, also grundsätzlich wäre das natürlich wünschenswert, aber ich bin Gänsig und kein Schatzmeister. Ich werde das aber gerne irgendwie weitertragen und dann haben wir halt noch irgendwie die Herausforderung, dass der Bundesverband nicht weisungsbefugt gegenüber den einzelnen Landesverbänden ist und wenn die Landesverbände das gerne selbst machen möchten, dann kann der Bundesverband sie nicht daran hindern. Da herrscht schon eine gewisse Souveränität. Aber ja, grundsätzlich ist das auch immer wieder mal Thema. Ich glaube, das war heißt. Moment, okay. Ich würde jetzt halt kurz an der Stelle gerne einhaken. Ergänzende Hinweis. Moment, ergänzende Hinweis von Michael Ebner, aber bitte nur einen Satz. Dann möchte ich zurückgeben an Roter Corsar und dann an Michael, also an McJosi, weil wegen Wortmeldung oder so. Damit der Bundesverband das zentral verschicken könnte, müssten ja die Untergrund das gemeldet haben. Wenn ich schaue, wie spät wir immer den Rechenschaftsbericht zustande kriegen, dann sind wir mit dem Versand der Spendenquittung längst hinter dem Termin, wo die Leute ihre Steuererklärung gemacht haben. Also da müssten wir erstmal bei diesen Sachen deutlichst schneller werden. Okay, danke Michael, das ist plausibel von dem her und klingt einleuchtend. War ja nur eine Idee. Danke dir. So, Roter Corsar, die zweite. Ja, ich hatte das Thema mit der vierteljährlichen Einzugsermächtigung. Also erstens sehe ich das tatsächlich so, eine grundsätzliche vierteljährliche Beitragskassierung würde ich auch nicht befürworten, sondern die müsste schon tatsächlich an den Bankeinzug gebunden sein. Ich habe damals, als ich noch in der Linkspartei war, 10 Euro pro Monat bezahlt, aber es wurde auch wirklich monatlich eingezogen. Wenn ich 120 Euro am Anfang des Jahres hätte zahlen müssen, wäre der Bankanzug einfach nicht eingelöst worden. Insofern sehe ich auch die Anträge zum Bundesparteitag, die eine Beitragserhöhung vorsehen, auch im Zusammenhang mit dieser Frage. Und deswegen finde ich da jetzt ein Verwaltungstreffen im April nicht die richtige Antwort darauf, sondern ich finde, dass das im Zusammenhang auch mit dem Thema Beitragserhöhung, wo ich ausdrücklich für bin, einfach diskutiert werden möchte. Und da fände ich das sehr gut, wenn mein Bundesvorstand auf die Debatte vielleicht auf dem Bundesparteitag da gut drauf vorbereitet wäre. Hey, was soll ich dazu sagen? Das ganze Ding muss in irgendeiner Form abgebildet werden können, so dass wir es halt auch irgendwie im System irgendwie hinterlegen können und nachhalten können und da eventuell auch irgendwie einen Blick drauf haben, ob das Mitglied irgendwie regelmäßig seine Raten bezahlt hat oder nicht. Das ist halt leider nicht so einfach, wie ich mir das wünschen möchte. Dann kommt hier wieder dieses Ding auf, dass ich leider immer rumreiten muss. Wir machen das ja alle ehrenamtlich. Wir haben irgendwie noch einen Haufen anderen Zeug zu tun. Ich kann dir nicht mehr sagen als, ja, es ist Thema aktuell. Es ist auch schon länger Thema. Bevor man aber das jetzt im Bundesverband einfach mal so komplett umsetzt, muss man da halt irgendwie das Gespräch mit den einzelnen Landesverbänden suchen und gucken, was für Anforderungen habt ihr bei euren Vereinbarungen, die ihr mit den Mitgliedern trefft, damit das ganze Ding auch für alle einen Nutzen hat und jeder irgendwie gerne damit arbeitet. So, dann Mike, bitte, du wartest so lange. Also rückst du diese Thema Datenabgreifung? Das habe ich gerade am Leib und Leber selbst erlebt. Ich ging in den Baumarkt, ich habe gar nichts gekauft, ich habe kein Gewinnspiel gemacht, ich habe bar bezahlt in dem Restaurant und am nächsten Tag habe ich in meinem Briefmark von meiner Freundin und für mich adressiert, meine Adresse mit meinem Namen drauf, eine 10%-Gutschein wird genau diesen Baumarkt. Und ich weiß immer noch nicht heute, wie die das geschafft haben. MD haben die meinen Handy Daten abgerufen. Keine Ahnung, wie die das machen. Hat irgendwer solche Erfahrungen gemacht? Und wäre das vielleicht eine Idee, dass wir solche Firmen sichtbar machen, dass die das wirklich tun und wirklich hingehen und testen, ob die das tun? Darf ich dir mal eine Frage stellen? Jo. Bei welchem Handy-Provider bist du? Du fragst Sachen. Also ich weiß, dass zum Beispiel O2 hat ein O2 More Local Programm. Wenn du das aktiviert hast oder nicht deaktiviert hast, ich weiß nicht, was der Standard ist, dann kriegst du lokal textsensitive SMS. Also wenn du halt bei McDonald's vorbeigehst, dann heißt es, hey, pass auf, hier haben wir einen Gutschein für dich. McDonald's Big Mac, 2 Stück zum Preis von einem. Oder hier tank an der Tankstelle. Oder kauf hier die Hose im Sonderangebot ein. Und wenn dein Handy jetzt, wenn du das zum Beispiel aktiviert hast, könntest du mir vorstellen, wenn dein Handy auch ein Vertragshandy ist, was auf deinen Namen dann läuft, dass du dann eventuell dann sogar auf dem Postweg dann was bekommst. Ich habe so ein Five, aber das ist kein Vertrag, das ist sofort kündbar. Das ist nur eine Chipkarte, wo ich besorgt habe. Ja, ja, aber du musstest ja wahrscheinlich trotzdem deinen Namen angeben, oder? Ja. Krass, du Scheiße. Oh, ein Käse, ne? Das hat mich ja schockiert, dass die so schnell, wirklich am nächsten Tag, zack, Werbung 10% Rabatt. Und ich habe da in diesem Laden gar nichts gekauft, nichts. Das ist Wahnsinn. Wortmeldung? Ja, Olaf, bitte. Ich mache hier ungerne Werbung für Fremdpublikationen, aber hier einen Quellenhinweis nenne ich es mal. Das ist Seite 4041 in der aktuellen Ausgabe der Computerbild, also Nummer 3 2016. Der Artikel ist überschrieben mit Die Kamera kennt dich und da ist auch ein Zitat von Andrea Vosshoff, also der Bundesdatenschutzbeauftragten. Hier geht es darum, wie werden Menschen im Verkaufsraum analysiert durch eine bestimmte Software, deren Namen ich jetzt nicht nenne, aber es kommt aus den USA. Es wird auch schon in der Bundesrepublik Deutschland, jedenfalls dem Artikel nach, eingesetzt. Ich habe da eine Frage zu. Ja, bitte. Weißt du, was diese Software macht? Also analysiert die Bewegungsprofile innerhalb dieser Verkaufsräume? Ja, ich könnte dir jetzt hier Sachen aus diesem Artikel vorlesen. Moment, ich schau mal kurz. Aber das ist vielleicht nichts für die Bufo-Sprechstunde. Machen wir auch schon. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube auch. So, wer hat noch was? Ja, Wortmeldung. Bitte schön. Ja, ich möchte da eine Wortmeldung am Mikrofon Vorrang haben, möchte ich doch die Fragen ab Zeile 19 im Pad vorlesen. Eigentlich möchte ich sie nicht vorlesen, kann jeder selbst lesen und möchte die in irgendeiner Form vom Bufo beantwortet haben. Erstmal bitte tun wir den Gefallen tatsächlich und lies sie vor, weil Aufzeichnung. Das wäre dann nicht schlecht, wenn auch derjenige mit der Aufzeichnung ohne Pad dann bei worüber diskutieren. Ja gut, ich habe sie zwar nicht reingestellt, die Fragen, aber mich interessieren sie auch und deswegen lese ich sie vor. Wie steht der Bufo zu dem Text der Piraten Neu-Ulm? Wie steht der Bufo zur Entscheidung des LAFO Bayern? Welche Maßnahmen wird der Bundesvorstand ergreifen? Welche Vorteile sieht der Bufo durch zentrale Steuerung der Parteimedien? Hat schon einmal ein Mitglied des Bufos versucht, die Bundeswebseite auf sein Tablet zu bedienen? Wenn ja, welche Erfahrungen wurden durch den Bufo gemacht? Ja, wie gesagt, ich möchte nochmal betonen, ich habe die Fragen nicht gestellt. Ich lese sie bloß vor, weil ich sonst sehe, dass sie hinten runterkippen. Okay, dann würde ich die Gelegenheit kurz nutzen, um die Fragen zu beantworten, bevor sie wirklich runtergekippt sind. Ich fange mal in der gleichen Reihenfolge wieder an. Wie steht der Bufo zu den, zum Text der Piraten Neu-Ulm? Ich habe den Text gelesen und habe mir gedacht, oh mein Gott, nicht schon wieder. Braucht kein Mensch und finde ich sehr, sehr grenzwertig. Und ich finde es schade, dass wir Leute haben, die sowas in der Art formulieren und denken und schreiben und veröffentlichen. Also das hilft uns nicht wirklich und ist ziemlich daneben. Zumindest in einzelnen Passagen. Das Zweite, der Bufo steht zur Entscheidung des LAFO Bayern. Die haben die Seite oft genommen, oder? Also ich glaube, das war das Letzte, was ich gehört habe. Sie haben die Seite temporär offline genommen in Absprache mit Teilen des Bezirksvorstands Schwaben und des Kreisverbandsvorstands Neu-Ulm bis zur vollständigen Klärung und haben die Seite jetzt wieder online gestellt. Der Text ist runter und ist eine entsprechende Erklärung dort. Okay, die Entscheidung finde ich gut. Und würde ich an der Stelle auch wahrscheinlich ähnlich treffen. Der Bundesvorstand wird keine Maßnahmen ergreifen. Wir vertrauen da auf den Landesvorstand Bayern, der das sehr souverän macht. Die Vorteile, die sich für uns ergeben, wenn wir eine zentrale Steuerung von Parteimedien hätten, wäre, dass wir beispielsweise WordPress-Seiten, auf denen seit 4 Jahren kein Content mehr generiert wird, zumindest rudimentär mitbekommen könnten. Wir könnten irgendwann mal einen Automatismus einführen, dass beispielsweise Vorstandswahlen auch tatsächlich zeitnah dort ihren Widerhall finden, dass beispielsweise die Vorstandsmitglieder namentlich genannt werden und so weiter. Also das hätte durchaus. Und was war noch? Welche Vorteile drum? Das mit den Tablets? Ich habe bislang, glaube ich, die Piraten-Webseite noch nicht auf einem Tablet benutzt. Ich benutze verschiedene Piratenseiten auf dem Handy. Das funktioniert manchmal sehr gut, manchmal weniger gut, liegt in der Natur der Sache. Aber möglicherweise wäre es sinnvoll, bei dieser Frage eine klare Kritik zu formulieren oder klarer zu formulieren, um was es geht. Und damit gehen wir durch die Fragen durch. Ich würde zu der Webseitennutzung was sagen. Ich habe es mir ehrlich gesagt selber noch nicht auf dem Tablet angeguckt, aber ich gucke es mir gleich mal an und ich kenne da so ein paar Sachen, die bei diesem WordPress-Theme vielleicht für die mobile Tauglichkeit angepasst werden müssen. Also einfach nur das Menü zum Beispiel ist ein bisschen problematisch und so. Aber dieses Theme ist an sich nicht das Optimalste für eine Tablet-Nutzung. Und als Tipp auf einem Tablet, der Bildschirm ist relativ groß, einfach einschalten, dass es nicht die mobile Seite anzeigt, sondern die normale. Das hilft manchmal. Ja, weitere Fragen? Noch haben wir 13 Minuten. Ich werde dabei wirklich Schluss machen. Ich habe eine Frage noch an den Bufo. Auch raus. Ich bin richtig geil darauf, auf die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Ich komme aus LSA. Uns ist ein ziemlich heftiger Unfall passiert. Wir können halt an den Landtagswahlen nicht teilnehmen. Ich habe umso mehr Bock auf die Bundestagswahlen. Ich würde ganz gerne vom Bufo wissen, wann die Vorbereitungen stattfinden. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, gibt es einen coolen roten Faden, den man dafür nutzen kann? Dritte Frage, gibt es einen roten Faden? Und wenn, dann wäre es wahrscheinlich der rote Faden Überwachung, Netzthemen. Habe ich kein Problem mit. Ja, Punkt. Okay, ja, das wird der rote Faden sein. Nein, es ist noch nicht fertig. Gib mir mal bitte bis nach dem Bundesparteitag, also quasi in 14 Tagen Zeit. Ich bin dabei, das so ein bisschen einzutüten. Ich brauche noch ein paar Leute, um da mehr Unterstützung zu haben. Also es bewegt sich in die richtige Richtung. Können wir in 14 Tagen noch mal kurz drüber reden? Auf jeden. Super. Ansonsten finde ich es ziemlich klasse, dass du genau das gesagt hast, was du gesagt hast, nämlich, dass du Bock drauf hast und dich einbringen willst. Das hilft uns unglaublich. Apropos Bundesparteitag, da grätsche ich mir kurz rein zum Stichwort. Kommenden Mittwoch, also jetzt in übermorgen, findet um 20 Uhr im Team-Olgef-Raum die zweite Antragsbesprechung für den Bundesparteitag statt. Ich dachte nur, ich lasse da mal kurz fallen, da so viele Leute im Raum sind. Wir werden uns hauptsächlich mit Grundsatzprogrammanträgen und Positionspapieren beschäftigen, so gut wir durchkommen. Das sind diesmal tatsächlich ja einige. Und noch vielleicht ein paar Satzungsänderungsanträge kurz anschneiden, die letzte Woche zu kurz gekommen sind. Ich freue mich sehr über zahlreiches Erscheinen und zahlreiche Diskussionsteilnehmer. Johnny, kleiner Einwurf dazu. Ich habe mich da ja ein bisschen hinreißen lassen und getäuscht. In der Einladung steht dicker Engel. Guckt mal, ob ihr es im Team Polgf-Raum macht und dann die Leute halt aus dem dicken Engel hochholt oder ob ihr gleich in den dicken Engel geht. Sorry. In welcher Einladung steht dicker Engel? Das ist Aktionsmail. Ah, deswegen, da kann man das natürlich auch nicht mehr ändern. Okay, gut, ja, das hat ja beim letzten Mittwoch auch schon gut funktioniert, da mache ich mir keine Sorgen. Man kann theoretisch die Räume auch verbinden. Vielleicht gibt es einen Admin, der das tun würde. Bestimmt. Ich habe noch einen Redebeitrag, kurz. Ja, bitte. Okay, danke. Was ich eben gerade schon erwähnt habe, wir in Sachsen-Anhalt können zur Landtagswahl nicht antreten. Ich habe aber vielleicht noch folgenden Hinweis. Wir haben vor Monaten Videos in Auftrag gegeben, die der Maniac auch wahrscheinlich für die anderen Bundesländer gemacht hat. Die können wir jetzt nicht nutzen für die Landtagswahl. Landesspezifisch sind diese Videos nicht. Vielleicht nur der Hinweis, dass wir im Besitz von 4 Videos sind, die wir halt, wie gesagt, nicht nutzen können, aber bereit sind, die, keine Ahnung, entweder gegen Entgelt weggeben oder, keine Ahnung, nur die Info, wir haben 4 Videos in petto, die auf eine Landtagswahl zum 6. März hinweisen. Das ist alles. 13. hoffe ich. Bitte? 13. März hoffe ich. Ja. Okay, ich frage ja lieber nach, ne? Also ich denke, die Videos werden entweder bei uns im Giftschrank verschwinden. Also wir hatten, glaube ich, das Thema Cannabis, dann hatten wir... Ich müsste gucken, auch mit Sicherheit das Thema Überwachung. 4 Themen waren es. Die würden bei uns im Giftschrank, glaube ich, irgendwie verenden und da haben wir irgendwie keinen Bock drauf. Nur so als Hinweis. Olaf, bist du noch da? Ja. Könnte da die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit vermittelnd tätig werden? Ja. Ich hatte das eben auch schon mal in den Chat geschrieben an die Bundespresse. Wir würden sowas sicher gerne nehmen. Na eben. Jo, dann verknotet euch doch bitte mal. Jo, das werde ich machen. Also dann bei der nächsten Vorstandssitzung bei uns werde ich das mal ansprechen. Danke für den Hinweis. Supi. Danke. Weitere Fragen, Wortbeiträge? Echt? Ich frage nochmal die obligatorische Frage an Ufo. Nö, alles gut. Ich warte dann nochmal eine Minute, ob vielleicht nochmal mit was um die Ecke kommt. Vielleicht könnt ihr eure Schatzmeisterkollegen mal überreden, dass sie auch mal wieder hier auftauchen. Nur so. Ich habe noch eine Frage an den Bufo. Bitte sehr. Weiß der Bufo aus dem Stand, wie kompetent die IT noch von Bund ist in Linux-Angelegenheiten oder in Unix-ähnlichen Systemen? Weil ich kenne bisher nur noch den Boris und der Boris hat sich, glaube ich, Windows auf die Fahne geschrieben, hat jetzt irgendwie auch eine super coole App geschrieben. Punkt. Also der im Bundesvorstand für die IT zuständige ist Christoph, der ist leider nicht da. Demzufolge kann ich das so ohne weiteres nicht beantworten. Ich gehe davon aus, dass wir nach wie vor ausreichend Kompetenz haben, glaube aber, dass wir Unterstützung durchaus brauchen können. Es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wo deine Frage zielt. Also wir haben im Vorstand, also der Vorstand hat beschlossen, also der Vorstand von Sachsen-Anhalt hat beschlossen, dass unsere Systeme in den Bund migriert werden. Und bisher hatte ich jetzt erstmal nur Kontakt mit dem BM Stettin, so ein Java-Account, und das lief halt bisher irgendwie sehr zaghaft mit WordPress Exportdateien ab, und deswegen habe ich mir irgendwie die Frage gestellt, wer auf Bundesebene halt noch Linux managen kann. Also die Frage zielt halt auch darauf hin ab, dass ich auch ganz gerne dann mit der Migrierung unterstützend beistehen möchte beim Bund. Ich nehme das mal mit und telefoniere mal mit Boris. Das klingt gut. So, ich wollte gerade sagen, es scheint so, dass das Fragebedürfnis für heute erschöpft sei. Sehr schön, dann machen wir Feierabend. Du klingst so, als wärst du ganz glücklich drüber. Ich hätte eine kleine Frage. Das geht an die Wahlrecht für Ausländer und wie die Situation ist. Zum Beispiel, wenn ich für Piraten in Europaparlament zum Beispiel komme, werde ich nicht kandidieren, aber sag mal, ich bin jetzt Europa-Kandidat für Piraten und komme auch rein in Europaparlament. Und ich vertrete auch die deutsche Piraten dort. Ich kann trotzdem als Ausländer nicht im Landtag in Deutschland oder auf Bundesebene agieren, weil ich keine Rechte da habe. Ist das richtig oder wie ist das genau? Ich denke ja. Das ist wohl tatsächlich so, du könntest dich aufstellen lassen für das Europaparlament, aber ohne Staatsbürgerschaft kannst du dich nicht für den Bundestag oder den Landtag aufstellen lassen. Okay, genau, alles klar, also, danke. Denke ich zumindest. Hundertprozentig sicher bin ich mir gerade nicht. Das war interessant, wirklich zu wissen. Das war ein guter Argument, weil ich viele Diskussionen schon in nächster Zeit haben über Ausländer, Wahlrecht für Ausländer und solche Sachen. Da gibt es eine Kampagne dieses Frühjahr. Und ich hätte gern genau dieses Argument auch bestätigt gehabt, dass das so 100% stimmt, dass ich das richtige Aussage mache. Ich darf Deutschland im Europaparlament vertreten, aber nicht auf Bundes- und Landesebene. Genau. Du darfst, wenn du EU-Staatsbürger bist, dann darfst du für Kommunalparlamente und für das Europaparlament kandidieren, aber nicht für Bundes- und Landtage. Du brauchst einen deutschen Migrationshintergrund. Einwohnerhintergrund. Du brauchst eine EU-Staatsbürgerschaft. Ja, das habe ich schon. Das ist kein Problem. Ich bin ja Schotte, wie man weiß. Aber ich bin heute hier in Deutschland. Ich lebe hier seit über 30 Jahren. Ja, ich kann natürlich sofort Deutsch werden, wenn ich will, aber ich will das nicht, weil ich will sehr viele, ich finde, das sind viele Ausländer hier, die auch eigentlich Wahlrecht haben sollte, weil die einfach hier leben und wenn, es ist eigentlich völlig bescheuert, ich kenne mich viel besser aus in deutscher Politik, denn ich auf die Insel auskenne. Ja, genau, das ist auch so. Ich kann mich erinnern, ich komme ursprünglich aus Schleswig-Holstein, da hatten wir in den 80ern mal ein Wahlrecht auf kommunaler Ebene für alle Ausländer eingeführt. Also nicht nur EU-Ausländer und nicht nur auf Gegenseitigkeit, sondern alle, die in einem bestimmten Zeitraum in Schleswig-Holstein gelebt hatten, durften an Kommunalwahlen teilnehmen. Das hat das Bundesverfassungsgericht gekippt. Also da gibt es ein Urteil zu Ausländerwahlrecht auf kommunaler Ebene Schleswig-Holstein aus den 80er Jahren. Also das ist ein großes Hindernis dafür, dass Ausländer bei Landtags- und Bundestagswahlen kandidieren dürfen. Allerdings es ist so, dass das Bundesverfassungsgericht natürlich auch seine Rechtsprechung mal gelegentlich mal anpasst. Das ist jetzt 30 Jahre her oder so. Da sitzen jetzt andere Richter und es kann sein, dass die in einem anderen Verfahren zu einem anderen Urteil kommen würden. Aber das müsste man halt dann ausprobieren. Ich weiß das aus Erfahrung in Bremen und ich glaube, Land Bremen wollen das auch einführen. Können da die Piraten nicht mal, ich glaube, der EuGH wäre da Ansprechpartner, so eine Klage in die Wege leiten? Nee, es ist zunächst mal Bundesverfassungsgericht. Das macht hier in Deutschland alles, was mit Wahlrecht zu tun hat. Und wenn da ein Urteil gesprochen ist, was dir nicht gefällt, dann kannst du versuchen, weiterzugehen zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Nicht EuGH. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Also es müsste überhaupt erstmal irgendein Bundesland oder die Bundesrepublik selber das einführen. Dann könnte jemand dagegen klagen. Würden bestimmt welche tun. Und dann würde man halt eine Entscheidung erstmal kriegen. Dann würde man wissen, wo das Bundesverfassungsgericht in der Frage jetzt steht, ob es immer noch dieselbe Position hat wie vor 30 Jahren. Ja, und dann kann es weitergehen. Wie sieht das eigentlich mit doppelter Staatsbürgerschaft aus? Wenn ich die doppelte Staatsbürgerschaft habe und für den Landtag kandidieren möchte oder so, funktioniert das dann? Ja, ich kann deutschen Pass sofort annehmen und dann kann ich mitmachen, aber genau das will ich nicht. So, ja, wenn zu dieser Frage noch jemand eine endgültige Klärung hat, dann würde ich die noch annehmen, ansonsten bitte keine neuen Fragen mehr, weil ich, wie gesagt, gerne um 22 Uhr Schluss machen will. Okay, also das mit der doppelten Staatsbürgerschaft ist ziemlich komplex, soweit ich weiß, da muss wirklich ein Experte gefragt werden, das können wir hier nicht beantworten, also ich jedenfalls nicht. Also wenn die doppelte Staatsbürgerschaft französisch und tunesisch ist, kann er natürlich nicht für Deutschland kandidieren. Aber wenn einer der Staatsbürgerschaften deutsch ist, kann er natürlich dafür kandidieren. Ja, also ich finde das, ein gutes Thema. Ich würde aber sagen, wir schließen die Sitzung und können danach diskutieren. Wählbar ist ja bei Wahlen, wer wahlberechtigt ist. Mit diesem Schlusswort verabschiede ich mich jetzt aber, weil Christoph vollkommen recht hat. Diskutiert ihr weiter, ich muss nämlich jetzt weiter. Und dann geht es natürlich auch darum, die Aufzeichnungen einzustellen. Ich danke euch sehr fürs Mitdiskutieren und ich wünsche euch einen schönen Abend und ich hoffe, ich sehe euch alle am Mittwoch. Vielen Dank und schönen Abend noch. Danke an alle, die da waren, für ihr Interesse und auch von mir einen schönen Abend. Danke auch, schönen Abend.